Ja, bitte. Einmal Transsilvanien und zurück. Ein Reiseführer durch das Land des Schreckens. Von Uwe Nielsen. Mit Bianca Torturata, der Unschuld vom Bande, Jonathan, ihrem apfelbäckigen Verlobten, Professor Van Helsing und ungeheuer vielen Ungeheuern. 12. Folge. Etwas Seltsames war geschehen mit meinem Kollegen Dr. Jekyll, diesem begabten Arzt, der sich in eine abgelegene Klinik nach Transsilvanien zurückgezogen hatte. In jene Klinik, in der wir Bianca Torturata, die Braut meines jungen Freundes Jonathan Harker, vermuteten, die wieder einmal verschwunden war. Aber jedes Mal, wenn wir Bianca zu sprechen wünschten, wurden wir äußerst unfreundlich abgewiesen. Von dieser eigenartigen Schwester Heide. Mir schwante, übrigens, ich bin Professor Van Helsing, Sie haben ganz sicher schon von mir gehört, mir schwante Böses, und so ließ ich mir vom Apotheker des nächsten Dorfes ein gewisses Elixier mischen. Doch als wir dann schließlich in die Klinik eindringen konnten und Dr. Jekyll gegenüberstanden, da erlebten wir die entsetzlichste Verwandlung, die man sich vorstellen kann. Der gute Dr. Jekyll wurde vor unseren Augen zu Schwester Heide. Auf mein Geheiß griff mein treuer Diener Ivan sofort zu, und ich konnte der wild um sich schlagenden Heide mein Gegenmittel einflößen. Mund auf! Nein, niemals! In 30 Sekunden wird sich Schwester Heide in Dr. Jekyll verwandeln. Ivan spielt schon Verwandlung! Das wird nicht, Dr. Jekyll! Aber das gibt es doch nicht! Wie fühle ich mich mit einem Mal? Bin weder Jekyll, weder Heide! Was ist das für ein Untier? Und so stark für Ivan! Ivan kann nicht länger halten! Das habe ich ja noch nie von ihm gehört! Weg mit dir, du russische Laus! Ivan! Verflucht! Dieser Apotheker muss irgendetwas Falsches eingepackt haben. Was starrt ihr mich so an? Ich bin es! Ja! Der unheimliche Schneemensch! Der Yeti vom Jungfernjoch! Dort will ich hin! Zum Jungfernjoch! Und du! Nein! Du kommst mit mir! Er ist durchs Fenster gesprungen! Da. Mit Bianca! Yeti entführt Fräulein Torturata! Dieser verdammte Pillendreher! Was hat er mir nur für ein falsches Medikament gegeben? Vielleicht Glykol, Frostschutzmittel. Wieso Glykol, Brankermann-Täubchen? Na, weil es ein Schneemensch geworden ist. Professor Van Helsing, was ist das eigentlich, so ein Yeti? Der Yeti, auch der Schneemensch genannt, kommt eigentlich nur in seiner Heimat, dem Himalaya, vor. Himalaya schon zwirn. Was er macht dann in unseren schönen Transsilvanien? Ja, und was macht er mit der schönen Bianca? Er schleppt sie davon. Er bringt sie sicher ins Hochgebirge, Jonathan, dorthin, wo Schnee liegt. Ach, Sie meinen in die transsilvanischen Alpen? Genau so ist es, Jonathan. Und zwar auf den höchsten Berg Transsilvaniens. Auf Pizvirgovic? Das Jungfernjoch. Der Yeti, das Jungfernjoch. Was will er denn mit Bianca da oben? Was auch immer dieser schreckliche Schneemensch im Schilde führt, Jonathan, wir werden es verhindern. Ivan? Professor? Als erstes brauchen wir einen guten Bergführer, der uns hinauf aufs Jungfernjoch begleitet. Der Professor? Aber woher nehmen? Das ist doch ganz einfach, Ivan. Wir gehen in die Kirche. In die Kirche? In welche Kirche denn? In die Kirche von Notre Dame. Dort gibt es einen Messner, der früher einmal Bergsteiger war. Ist das finster hier. Hallo. Ist da jemand? Was denn das? Wo ist was? Da oben. Am Glockenstrang. Ja. Wer sind Sie? Kommen Sie doch bitte mal zu uns herunter, bester Mann. Sie eben. Buckel. Nun hören Sie mir mal zu. Niemand, ich dich kenne, dich schon gesehen. Das ist möglich. An und für sich bin ich Apothekerin Krasnogorsk. Doch in Freizeit bin ich Kleckner von Notre Dame. Hören Sie mal, wir suchen den Messner, der hier... Der Messner, der ist nicht da. Na ja, wo ist er denn? Der ist oben. Oben am Berg. Wo? An Pizwirgowitsch? Ja, ja. Dort wollen wir auch hin. Hinauf aufs Jungfernjoch. Ihr ganz allein. Nicht. Ivan geht mit. Und ich auch. So. Dieses schöne Mädchen auch. Ja, wisst ihr denn nicht, wer dort oben sein Unwesen treibt? Rieti! Doch, das wissen wir. Deswegen wollen wir ja hinauf. Da braucht ihr aber noch allerhand, nicht wahr? Ja, was denn? Ach, ein Basislager zum Beispiel. Und ein paar ordentliche Träger. Träger? Was denn für Träger? Welche Träger? Da gibt es nur eine Sorte für eine solche Expedition. Scherpen. Träger. Scherpenträger? Was das ist? Ihr kennt sie nicht? Scherpenträger? Nein. Drum sagt uns, wo finden wir sie? Wo ihr Scherpenträger findet? Beim Transsilvanischen Alpenverein! Natürlich! In Volkstanzgruppe! Gerade heute Abend ist Trachtenabend. Drieben im goldenen Murmeltier. Schau nur, Ivan, die Scherpenträger, wie sie ihre Scherpen tragen und sonst nichts. Ivan sieht Branka, mein Täubchen, aber Ivan fragt sich, was machen Scherpenträger, wann kommt Wintereinbruch plötzlicher? Ivan wird fragen gehen. Vielleicht ein Wetter draußen, aber... Vielleicht? Wieso vielleicht? Na, vielleicht für einen Schneemenschen, aber kaum etwas für diese leicht bekleidete Volkstanzgruppe. Keine Angst, Professor. Ivan hat recherchiert. Recherchiert? Da. Recherchiert. Na, auch gut. Bei den Volkstänzen? Wo denken hin, Professor? Bei Tänzerinnen natürlich. Ivan? Schon gut, Häufchen, schon gut. Also, wann gehen Schärpenträger auf Jungfernjoch im Winter zum Fangen Schneemenschen? Sie haben Spezialausrüstung. Was für eine Spezialausrüstung denn, Ivan? Können nicht vorstellen, junger Freund Jonathan. Sie nehmen natürlich Schneeketten. Dabei, Schärpenträger! Vorwärts, hinauf auf Berg, überdimensionales! Dabei, dabei! Wir schon gehen dabei! Wo weit? Dabei! Dabei! Ja, bei! Sie wollen uns wirklich begleiten, Branka? Wo mein Ivan hingeht, da gehe auch ich hin. Moment noch. Bevor wir brechen auf, Ivan muss noch mal. Da gehe ich natürlich nicht hin mit ihm. Unsere Route ist nicht ganz ungefährlich, Jonathan. Schauen Sie, ich habe in der Kirche von Notre-Dame eine Skizze der Direttissima gefunden. Ist sie hübscher als ich, die Direttissima? Aber Branka, die Direttissima. Das ist der direkte Weg, den der Messner von hier zum Gipfel des Piz Virgovic gefunden hat. Ein schmaler Maultierpfad. Mehr nicht? Aber wir haben doch gar keine Maultiere, Professor. Stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Aber Ivan hört, wie Schärpenträger maulen und so Ivan fragen herum. Ja und? Was hast du gehört, Ivan? Ivan gehört... Wir bekommen Maultiere bei erster Maultiertränke von Tränker Luis. Oh, Bianca. Bianca, wenn du wüsstest, was ich hier auf mich nehme. In Schnee und Eis. Jonathan, nicht nach rechts. Dort Abgrund gähnend. Ich bin müde, Ivan. Aber Branka, mein Täubchen, ist nicht gemütlich auf Schulter von meinigen? Doch, sehr gemütlich, Ivan. Das ist es ja. Nach meinen Berechnungen müssten wir jetzt jeden Augenblick bei dieser Maultiertränke sein, Freunde. Oh, Garacho, Ivan mächtig Durst. Schärpenträger bestimmt auch Durst. Psst! Mir scheint... Ich habe da eben etwas gehört. Ja. Wirklich? Du auch, Ivan? Ja. Jetzt. Ivan nur hört irgendein Esel herumblöcken in Schneestürmen undurchdringlich. Hallo, Wander. Na, das ist kein Esel, nicht. Das ist der Tränker Luis. Oder? Wir haben es geschafft. Wir sind oben. Was sagst du? Oben? Oben bist du mal oben nicht. Wenn du mal so alt bist wie ich, noch kein... Ja, Herr Tränker, wo kommen Sie denn so plötzlich her? Ich? Na, wurscht. Ja, heute in der Früh so aus, ich bin aus dem Heid, da sehe ich, wie die Bretteln da vor der Tür stehen. Nun, was glaubst du? Da sag ich zu mir, Luis, sag ich, die musst heute oder sägen, die Bretteln. Sonst hast du nichts zum Heizen auf der Nacht. Nun, da bin ich gleich aus, bei der Hit. Wirklich interessant, was Sie da erzählen, weißt, Luis. So kann ich stundenlang erzählen. Das glaube ich Ihnen gerne, Luis. Aber sagen Sie mir doch jetzt erstmal, haben Sie ein paar Maultiere für uns? Maultiere? Jawohl, den hab ich schon, aber... Herzas! Herzas, Herz! Was ist das? Sind das die Maultiere? Das ist der Berg! Was? Jo, Maudl, der Berg ruft! Lawine! Tatsächlich! Eine Lawine! Vorsicht! Sag ich ja! Zur Seite! Ich erkenne dich! Ja! Das war knapp. Jonathan! Hier! Hier, Professor! Hier bin ich! Oh. Gott sei Dank. Und Ivan? Ivan! Ivan! Ivan! Ranka! Professor? Ja. Professor? Ja. Sind die beiden verschüttet? Ja, wahrscheinlich. Da könnte der Bell keiner einsehen, nicht? Wissen Sie, war er mal verschüttet? Es muss euch verzeihen. Ivan. Wieder meiner früh raus bin aus dem. Ein treuer Freund und Kampfgefährte. Sollst du wirklich hier den weißen Tod finden? Na, bin ich raus. Am Jungfernjoch. Ich bin mein Hüsten verloren. Der Brenke. Mein Töpfchen. Nein, Ivan, mir ist kalt. Oh, mir auch, Brenke, mein Töpfchen. Und es ist so dunkel ringsum. Sind wir verschüttet? Oh, Ivan glaubt nicht, Brenke, mein Töpfchen. Ivan glaubt, bloß Nacht geworden, derweil wir ohnmächtig vom Bums Lawinischen. Ivan, hörst du? Oh, Ivan. Zu kalte Ohren, hört nix. Aber Ivan, da ist jemand, etwas, vielleicht ist es ein Pervertida. Hat Schnapsfläschchen? Warte, ich sehe ja nichts. Ja, braves Hundchen, so, wo hast du denn dein Fässchen hier? Oh nein, das war's nicht. Aber da, ja, Ivan, hier ist sein Fässchen. Oh, komm, gib mir den Wodka, Branka, mein Töpfchen. Ah. Oh, gleich Ivan wieder bei Kräften. Oh, komm her, mein Töpfchen. Aber Ivan, was soll der Bernardiner denken? Bernardiner dabei. Muss noch andere Lawinen noch versuchen. Wahrscheinlich und wir jetzt, Branke, ein bisschen aufwärmen. Ivan, es wird hell. Was? Ja, tatsächlich. Wird hell, Branka, mein Täubchen. Wir sind gerettet. Ivan, dieser Bernardiner, der hat uns gerettet. Moment. Was ist denn, Ivan? Schau her, Branka. Da, die Spur. Ist die Spur von Hund? Was? Ivan, du meinst... Da, uns nicht gerettet hat, Bernardiner von Bergwacht. Uns gerettet hat... Jedi von Jungfernjoch. Ivan! Branka! Ivan! Professor! Hier sind wir! Ivan! Branka! Seid ihr es wirklich? Dem Himmel sei Dank. Ach, danken Sie lieber dem Schneemenschen vom Pitzwirgowitsch-Professor von Helsing. Was? Wie meinen Sie denn das, Fräulein Branka? Der Jedi hat gerettet Ivan und Branka mit Schnapsfässchen wie Bernardiner, war aber Schneemensch. Tatsächlich? Ich habe gehört, dass der Schneemensch im Himalaya Bergsteigern hilft, die in Not geraten. Anscheinend ist der Yeti, mit dem wir es hier zu tun haben, ein enger Verwandter des nepalesischen Schneemenschen. Man müsste einmal... Professor, wollen wir jetzt nicht weiter? Hinauf zum Gipfel, zu Bianca. Ja, natürlich, Jonathan. Ja. Wo sind Scherpenträger, Professor? Die Lawine hat sie total gerissen, Ivan. Mit allen unseren Vorräten. Wir müssen alleine weiter. Ja. Aber ich kann nicht mehr. Meine Füße. Was ist mit diesen Füßen von deinigen, mein Töpfchen? Sie sind eiskalt, Ivan. Oh, Ivan wird sie dir gleich abreiben. Mit Rest von Schnaps aus Fässchen. Warte. Moment, Ivan. Ist das das Schnapsfässchen? Ja, was gebracht hat Bernardina, welcher war Schneemensch, Schneemensch, was getarnt war als Bernardina, oder was? Zeig mal her. Ah, oh, da hat jemand eine Botschaft in das Fässchen geschnitzt. Bianca! Ja, sieht ganz so aus. Hier steht, Yeti will Trauung unter Gipfelkreuz. Rettet mich. Mein Gott, jetzt zählt jede Minute. Wir müssen so schnell wie möglich hinauf aufs Jungfernjoch. Ja, sonst ist Schneemensch womöglich noch schneller auf Fräulein Bianca. Oh, verzeihung. Am besten suchen wir diesen Tränker Luis wieder mit seinen Maultieren. Ja. Hey, Lollweil! Und sei ohne Zerschlagung der Lawine. Wisst ihr, wie ich mal in so eine Lawine gekommen bin? Das muss ich euch verzeihen. Passt auf, wie da in der Früh aus bin aus dem Hai. Luis, wir wollten Sie fragen, ob Sie uns einige von Ihren Maultieren geben können. Maultiere? Tut mir leid, das geht leider nicht. Warum nicht? Weil... Heid, deren's nix wie Maulen, die Maultier. Ich weiß gar nicht warum, aber da kannst du nix machen. Ja, früher, da war das anders. Da bist du aus in der Früh aus dem Hai. Warum hast... eigentlich aus dem Heu, Herr Tränker? Na, weil wir da allerweg schnackelst haben mit dem Madel. Naja, wenn Gott, wir keine Maultiere kriegen, dann müssen wir eben zu Fuß hinauf. Zu Fuß? Keine Angst, mein Töpfchen. Ivan nimmt dich wieder auf Buckel. Hat sie da noch Platz neben meiner Reisetasche, Ivan? Oh, Professor, weiß doch, Ivan hat breiten Buckel. Weiß Grotzogs Buckel. Da kenn ich auch einen mit dem Buckel. Und wann der raus ist, wo geht wieder... es denn von hier aus zum Gipfelkreuz, Luis? Oh, auf wie Burm. Oder wenn auf wie auf dem Berg auf. Professor, wie weit ist es noch bis zum Gipfel? Keine Ahnung, Jonathan. Bei diesem Schneetreiben kann man ja nicht mal seine Hand vor Augen sehen. Gut, dass du deine Hand nicht vor meinen Augen hast, Ivan. Oh, Branke, mein Täubchen. Glaub mir, noch nie ist Ivan Aufstieg so schwer gefallen wie auf Pitzwirkowitsch. Hey, was ist das? Wer fährt da Schlitten? Und mit wem? Ein Schlitten? Auf diesem Steilhang? Das ist unmöglich. Ach, das ist doch kein Schlitten. Das ist der Glöckner von Notre-Dame-Ski. Halt! Stehen geblieben! Nichts halt! Ich muss hinauf! Hinauf zum Gipfel! Gipfelkämpfer, Renz fällt aus! Du bleibst stehen, Notre-Dame-Ski, von einem Glöckner! Stehen! Ich! Da, du stehen! Stehen, Rede und Antwort! Warum du rennst wie Schneehuhn zum Gipfel? Das will anlegen mit Glocken am Buckel. Buckel? Wer hat hier einen Buckel? Los, nun reden Sie schon. Was wollen Sie mit den Glocken von Notre-Dame-Ski auf dem Jungfernjoch? Ich? Nix. Der Messner hat mich hinaufbestellt zu einer Nottrauung. Der Messner? Ist er etwa der Schneemensch? Aber nicht. Der Messner soll einen Schneemensch trauen. Unter dem Gipfelkreuz mit einer gewissen... Warten Sie mal, das steht ja im Aufgebot. Torturata Bianca. Bianca? Doch, nein! Doch, doch, da steht's! Professor, das dürfen wir nicht zulassen! Sie lassen zu oder offen! Ich muss mich tummeln, sonst krieg ich wieder welche! Am Buckel! Lass das endlich, Ivan! Herr Glöckner! Na, fort, Professor! Fort, in Schneegestöber verschwunden! Wir müssen ihm nach! Und so frage ich dich, Glöckner von Notre-Dame-Ski, hast du die Glocken mitgebracht? Ich habe sie, Messner! Es ist alles bereit! Die Trauungszeremonie kann beginnen! So tretet denn hin vor mich, Bianca Torturata und Yeti vom Jungfernjoch! Nein! Ich will nicht! Oh, Bianca, komm her zu mir, zum Traualtar! am Gipfel treu. Ich will nicht. Ich kann nicht. Ich bin die Braut eines anderen. Jonathan! Van Helsing. Van Helsing, haben Sie das gehört? Das war Bianca. Ja, wir müssen demnach direkt unterhalb des Gipfelkreuzes sein. Da, Professor. Schneewolken, auch werden schon lichter. Vielleicht, Branka, mein Täubchen, auf meinem Puckel. Kannst du etwas sehen von da oben? Ja, hier ist eine gute Fernsicht. Ich sehe, da, am Gipfelkreuz, den Messner, den Glöckner und ein Brautpaar. Bianca, Bianca, nein, das darf nicht wahr sein. Halt! Ruft da jemand? Will einer Einspruch erheben gegen diese Trauung? Nicht? Nun denn, so tretet hin vor mich. Halt! Halt! Halt, Hochwürden! Ich erhebe Einspruch! Wer ist das? Kennst du diesen Herrn? Jonathan, mein Bräutigam! Ist dem so, mein Sohn? Bist du der Bräutigam der hier anwesenden Jungfrau? Welcher Jungfrau? Aber Jonathan! Wie? Ach so, ja, ich bin es, Hochwürden. Wenn das so ist, mein lieber Schneemensch, es tut mir leid, aber dann musst du zurücktreten. Ich trete zurück. Zähne knirschen. Man hört es, mein Sohn. Nicht zu weit zurücktreten. So spät! Jetzt ist er abgestürzt. Ach, dem passiert nichts! So ein Schneemensch macht beim Aufprall einfach einen Buckel! Einen Buckel? Wie komme ich bloß immer wieder darauf? Bianca! Bianca, mein Liebling, ich habe eine Idee. Ja, Jonathan? Wie wäre es, wenn dieser Messner hier uns beide traut? Oh. Unterm Gipfelkreuz. Oh, Jonathan, das wäre himmlisch. So tretet denn vor mich hin. Und wo sind die Trauzeugen? Hier, Professor Van Helsing. Sie haben bestimmt schon von mir gehört. In der Tat, ihr Keuchen, als sie näher kamen. Und wer ist der zweite Zeuge? Ivan, willst du? Ivan zeugt nur für sich, nichts am Gipfel. Aber Branka, mein Däubchen vielleicht hier. Ich zeuge nur für dich, Ivan. Wie war der Name, Branka? Ach ja, man sieht es. So frage ich also euch, Bianca Torturata, wollt ihr diesen jungen Mann? Wie war noch gleich ihr Name? Harker, Hochwürden. Jonathan Harker. Wollt ihr diesen jungen Mann, Jonathan Harker, zum, Moment, was ist denn da los? Ivan, da oben! Ja, das hat ganz Transsilvanien noch nicht gesehen. Eine fliegende Untertasse. Jonathan, ein Strahl. Meine Kinder, Herr Professor, liebe Gemeinde. Ja, wo sind Sie denn alle? Verschwunden, Herr Messner. Wahrscheinlich in dieser fliegenden Untertasse. Mein Gott, was soll nur aus ihnen werden? Fortsetzung folgt.